herzlich willkommen beim Uncast Episode 225. Bye-bye Andy. So sieht es leider aus. Ich komme gleich dazu. Andy Rubin verlässt Google, unglaublich. Und das ist ein Thema für heute. Ja. Ein anderes Thema sind die Bildschirmgrößen und die Nexus-Line. Was hat sich bisher herauskristallisiert? Dann natürlich wieder die News und Community etwas mau heute, aber okay. Und natürlich die App der Woche. Und ich fange gleich an, ja, heute zur später Stunde wieder. Ja, muss mich ein bisschen ranhalten, sage ich immer, ich weiß, aber diesmal wird's wirklich vielleicht etwas knapper als sonst. Ja, Bildschirmgrößen, die nächste Slide. Ich habe jetzt mittlerweile mal ein paar Leute gefragt und die Meinungen gehen natürlich hier stark auseinander, aber etwas war, was mich doch sehr gewundert hat, Power-User, den ich kenne, der lehnt also das Nexus 6 komplett ab, einmal wegen der Displaygröße, das hat mich schon gewundert, gerade da hätte ich gedacht, dass es eigentlich eher positiv aufgenommen wird. Aber auch wegen dem Preis. Und das ist auch, was viele eben auch geschrieben haben. Die Nexus-Reihe ist nun mal eben erwartungsgemäß eher niedrigpreisig orientiert. Oder das, denken die Leute das zumindest. Ja. War ja auch mal anders. Nicht immer waren die Nexus-Geräte so günstig. Aber eben nach dem Nexus 4 und auch noch nach dem Nexus 5 eben erwarten die Leute ganz einfach, dass das einen super Preis hat und super Leistung. Und mit dem super Preis ist eben jetzt mal da nichts drin. Super Leistung stimmt, aber eben in Relation zum Preis dann wieder eben nicht ganz so, wie die Leute das erwartet haben. Das ist genau das Problem. Wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, ist es ja so, dass die technischen Daten durchaus super sind für den Preis. Also alles wunderbar, toll, ja. Aber eben die Erwartungshaltung, man kann eben auch, das ist zum Beispiel auch in der Automobilbranche so, man kann eben zum Beispiel mit einer bestimmten Marke nicht so viel verlangen wie mit gleicher oder sogar schlechterer Leistung mit einer anderen Marke. Ja. Da hängt viel mit zusammen, einfach weil die Erwartungshaltung eine andere ist. Das führt zum Beispiel dazu, dass namhafte Automobilhersteller Zweitmarken erfinden, ja, weil eben die erste Marke anders positioniert ist im Preis. Beispielsweise Toyota macht das mit der Lexus-Reihe, ja, Toyota, da vermutet man jetzt zumindest mal nicht ein ganz, ganz teures, extremes, super tolles Business-Class-Auto, ja, mit allem drum und dran. Nein, da guckt man dann nach Lexus, ja, ist Toyota. Sogar dieselben Motoren werden verwendet. Karosserie, alles, das ist Toyota. Ähnlich ist es mit Infiniti und Nissan. Nissan denkt man, ah, günstige Autos, cool. Ja, aber ein Geschäftsmann, der jetzt auf dicke Hose machen will, ja, und Prestige vortäuschen will, der kann eben hier mit einem Nissan nicht punkten. Ja. Selbst wenn es auch Nissan-Autos gibt, die teuer sind, so sind das eben die Außenseiter. Und dann wird eben Infiniti hervorgezaubert, ja, ist Nissan. Und da können die dann hier mit erstaunten Blicken, oh, guck mal, ein Infiniti, ja, können die dann punkten. Ja. Und so ähnlich ist es auch halt mit der Nexus-Reihe. Es tut mir leid, es ist nun mal so, es hat sich eben mal nun etabliert. Nach dem Nexus S war ja außerhalb von den Entwicklern eigentlich kaum ein nennenswerter Erfolg. Das war eben das Nexus 4 vor allem, das Nexus 5 ebenfalls noch. Und dann erwarten eben die Menge der Leute erwarten hier auch wieder ein günstiges Handy mit unglaublichen technischen Daten. Ja. Und Google hätte lieber bei diesem Projekt Silver bleiben sollen. Das war ja das Projekt, was eben damals mutmaßlich die Premium-Handys von Google offerieren sollte. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Kandidat für dieses Android Silver. Ja. Aber man hat sich eben ja auch überraschend für viele auch entschlossen, das Android Silver einzustampfen, diese Überlegung. Und für mich sieht es eben so aus, als ob das Nexus 6 eigentlich für die Silver-Reihe gedacht war. Und das spiegelt sich dann eben halt auch im Preis wider. Und ich denke, das ist aber eben ein ganz, ganz problematisches Ding, was Google hier jetzt anfasst. Ja, wie gesagt, die Displaygröße war ja sowieso in der Diskussion, war ja für den Massenmarkt eigentlich, könnte man meinen, nicht tauglich. Allerdings, nachdem Apple ja auch seine riesigen iPhones jetzt vorgestellt hatte, sah die Sache natürlich wieder ganz anders aus. Und vielleicht denkt Google, dass sie eben hier auch im Massenmarkt dann mit so einem großen Display Fuß fassen können. Ich selbst mag ja die großen Displays, ist eine super Sache, aber bei mir wäre jetzt eben der Preis der Knackpunkt, wo ich sagen würde, nö, mache ich nicht. Da kriege ich ein entsprechendes Tablet beispielsweise, 8 Zoll Tablet beispielsweise von Sony, das Z3 Kompakt, gibt es ohne Vertrag für 349 Euro, hat super Leistungsdaten und wäre jetzt für mich auch noch in diesem System, weil es halt sehr, sehr schmal ist und so weiter. Und ja, somit geht es dann eben weiter, das 6-Zoll-Display für die, die ein normales Telefon wollen, zu groß, für die, die ein Tablet haben wollen, zu klein. Oder, ja, das ist eben wahrscheinlich die Überlegung, die Google hat, eben ein perfektes, kompaktes Tablet, das man auch als Telefon benutzen kann. Ja, also man kann ja immer das Glas halb voll und halb leer sehen, aber ich befürchte, dass nach allem, was ich bisher gehört habe, eher das Glas Richtung halb leer tendiert, ja. Ich zieh einfach mal eine Newsmeldung jetzt einfach mal so rein, ja, vor. Und zwar die $199 in den USA für das Nexus 6 mit Vertrag ist eben kein gutes Zeichen. Der also gehofft hat, dass es zum Beispiel hier einen Schweinepreis gibt für das Gerät mit Vertrag, mit speziellen Abkommen, ja, zwischen Google und den Netzbetreibern, der hat sich leider da verkalkuliert. Ich habe ja noch gesagt, also gut, es ist sauteuer ohne Vertrag, aber wenn das Teil durch irgendwie spezielles Abkommen mit den Netzbetreibern eben für 1 Euro mit Vertrag gibt, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Also mit einem vernünftigen Vertrag, nicht irgendwie diese Dualverträge und bla bla bla Abzockkrams da, ja, sondern ein ganz normaler Vertrag für 40 Euro im Monat, dann kriegt man das Handy für 1 Euro. Bam! Das wär's gut. Das wäre super. Dann wäre alles vergessen, ja, und die Leute würden das dann auch wieder ganz normal kaufen. Aber $199 in den USA zeigt, und so wird es auch bei uns wohl dann in Euro sein, zeigt, dass Google offenbar keine Spezialverträge hat mit den Netzbetreibern und so leid mir es tut, ist zu teuer. Tut mir leid, 200 Euro mit Vertrag? Niemals. Tut mir leid, niemals. Ja. Ich weiß, es ist schlimm, das ist unfair für das, was das Handy bietet und ich fühle mich auch schlecht, ja, weil ich das dann quasi hier diese geniale Technik eben preislich abwerte. Aber nein, es tut mir leid, es gibt für den Preis gibt es auch Sachen, die genauso gut sind, vielleicht sogar noch besser sind, ja, und das ist nun mal Tatsache. Deswegen ziemlich schlimm. Ja, eine andere Meldung hat aber dann alles überragt, ja. Hat mehrfach sogar in die Mainstream-Presse geschafft und das bedeutet immer wieder oder immer was Negatives, ja, wenn was Google in die normale Presse schafft. Andy Rubin, der Vater von Android, ja, und langjähriger Google-Mitarbeiter, der verlässt Google jetzt. Die Hintergründe sind, sagen wir mal, schwammig. Ja. Nachdem Sundar Pichai Android übernommen hat von Andy Rubin, ja, dieser Bereich, ist ja ist er ja gewechselt zu der Abteilung Robotics, ja, bei Google, die sich eben um die Entwicklung von Roboter und robotergestützte Maschinen eben ja, spezialisiert hat. Da sollten ganz wichtige Fortschritte erzielt werden in diesem Bereich. Das war die richtige Aufgabe für Andy Rubin. Ja. Da kam auch da dieser Begriff Moonshot zum ersten Mal richtig auf bei Google. Allerdings, jetzt ist eben Andy Rubin relativ überraschend meiner Meinung nach gegangen. Er selbst sagt, dass es so nichts mit irgendwelchen schlechten Dingen oder irgendwas, was hier in der Presse immer wieder gemutmaßt wird, zu tun hat, sondern einfach, er möchte die Herausforderungen, ja, in einem anderen Bereich für Neu Starter, für Anfänger, für Startups eben suchen. Ja, das ist die Herausforderung, die er möchte, und nicht jetzt hier weiter bei diesem Roboterprojekt bleiben. So ist die offizielle Ausgabe. Ihr bemerkt schon, dies ist ziemlich schwammig. Ja, ja, kann ja sein, dass er einfach keine Lust hat. Ja, dafür mehr. Aber man kann schon fragen, ob das wirklich alles ist, was da dahinter steckt. Auf jeden Fall eins kann man sagen, die Leute, die der Meinung sind, dass es bei Google im Hintergrund ziemlich brodelt im Moment, die dürften jetzt endgültig bestätigt worden sein. Was hier innerhalb von relativ kurzer Zeit passiert ist, da stimmt was nicht. Hugo Barra gegangen, Andy Rubin von Android abgezogen, Sundar Pichai erst Android übernommen, jetzt hat er quasi ganz Google übernommen. Alle wichtigen Kernbereiche von Google unterstehen jetzt Sundar Pichai. Dann geht Andy Rubin ganz weg. Vik Gandhotra von Google Plus ist vorher schon gegangen. Auch in dem Zug sollte man auch nicht erwähnen, dass zum Beispiel Christy Bona ja auch schon Anstalten gemacht hat da. Und es ist einfach sehr, sehr sehr, sehr fraglich, was ist nun hier, was passiert hier nun im Hintergrund, ja, Umstrukturierung gibt's, Umwälzung gibt's auf jeden Fall, aber hier ist doch mehr am Laufen, ja, als man denkt, meine ich, was gut verborgen von der Öffentlichkeit stattfindet, dass Larry Page in den Hintergrund tritt und Sundar Pichai jetzt total in den Vordergrund tritt und immer mehr Leute, langjährige Google-Mitarbeiter sich von Google verabschieden, um für neue Platz zu machen. Das ist schon ziemlich fragwürdig. Was ist da der Grund dafür? Die Analysten, die Börse, die scheint hier aber das eher positiv auszufassen, beziehungsweise mal auf jeden Fall nicht negativ. Der Börsenkurs ist ungebrochen. Es hat da, glaube ich, auf Mittwoch, auf Donnerstag hat es, glaube ich, sogar einen Sprung gegeben, ja, und hat sich jetzt auch am Freitag dann gehalten, als das bekannt wurde mit Andy Rubin. Also man sieht, dass hier die Börsenkurse nicht so sehr abhängig sind von dem Personalkarussell bei Google. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass es kein Personenkult bei Google jetzt gibt. Ja. Aber dennoch bleibt die Frage, warum solche fähigen Leute einfach das Unternehmen verlassen. Und es wird ziemlich schwierig, für jemanden wie Andy Rubin überhaupt einen Ersatz zu finden. Ja. Und ich weiß auch nicht genau, wie das aussieht. Auch da habe ich ja letzte Woche schon drüber spekuliert, wie Sundar Pichai das alles hier managen soll. Ich meine, ich glaube natürlich, dass Larry Page sagt, okay, ich möchte in den Hintergrund treten, damit ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann, weil mein Tag ist ausgelastet mit Unterschriften geben für die entsprechenden Projekte, und das will er jetzt nicht, deswegen macht das jetzt Sundar Pichai, ja, aber nun hat er weniger Zeit, und er ist immerhin auch noch der Chef von Android und der Chef von Chrome und der Chef jetzt von Suche und alles Mögliche. Ja, was soll denn das? Es ist wirklich eine kritische Zeit, würde ich mal sagen. Irgendwas brodelt da im Hintergrund, irgendwas stimmt da nicht. läuft da nicht rund. Aber solang's hier die Wall Street nicht negativ aufnimmt, dann scheint es ja auch alles okay zu sein. Die meisten haben da wesentlich genauere interne Informationen als wir, auch als die Presse. Und ich sag mal, wenn die ruhig bleiben, wenn die schon ruhig bleiben, dann ist es normalerweise auch nicht ganz so schlimm. Ja. Ja. Die sind ja normalerweise immer sehr, sehr nervös. Also bei der kleinsten Ungereimtheit oder bei der kleinsten außergewöhnlichen Aktion springen da gleich die Börsenkurse entweder hoch oder runter. Ja. Aber in dem Fall waren die relativ unbeeindruckt. Daher wird schon alles seine Richtigkeit haben. Aber die Frage ist natürlich, was für eine Richtung schlägt Google ein? Ja, das sind alles Leute, die relativ freiheitsliebend waren oder eben bestimmte Projekte besonders bevorzugt haben. Und da ist natürlich schon die Frage in Zukunft, wie sieht es aus? Tja, warten, warten, warten, mehr können wir nicht. Aber ich bin einigermaßen beunruhigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nexus 9, das ist jetzt tatsächlich verfügbar. Und zwar im deutschen Store könnt ihr bestellen, ja, für stolze 389 € bei uns. Das wurde doch teurer, oder? Das war doch in Dollar, glaube ich, weniger. Ja? Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Nichts heißt nichts Gutes, Leute. Aber das gibt's auf jeden Fall jetzt zu bestellen. 16 GB Version, 389, die 32 GB Version, 479. LTE-Version gibt es noch nicht, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Das hier ist die reine Wi-Fi-Version. So ein paar Kleinigkeiten, muss ich sagen, gingen da komplett unter bei der ganzen technischen Daten Orgie, die es da gab. Ja. Zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, dass es zum Beispiel ein Metallgehäuse hat, ja, Softgrip auf der Rückseite. Dass es das auch in drei verschiedenen Farben gibt, wobei, naja, Farben hätte ich mal doch ein bisschen was Farbenfroheres erwartet, ja, so Creme, Weiß und Anthrazit, okay, gut. Dieser Screen wird hier auf positiv dargestellt, dieser 4 zu 3 Screen, okay, ja, 8,9 Zoll, kann man so oder so sehen. HTC Boom Sound, ja, wurde da ebenfalls integriert mit diesen Front-Facing Stereo-Lautsprechern. Auch das ist schön und wurde hier ein bisschen unterschlagen. Ja. Und es gibt dazu auch ein schönes Keyboard dazu, ja, das Keyboard Folio. Das wird allerdings separat verkauft. Hier ist es auf der Google-Seite mal schön abgebildet. Auch das ist interessant, finde ich, dass es so vermarktet wird. Gar nicht schlecht. Und es sei hier natürlich zu erwähnen, dass dieses Gerät im Gegensatz zum Nexus 6, das nur einen 32-Bit-Prozessor hat, dass dieses Gerät einen 64-Bit-Prozessor hat. Ja, das hatte ich zwar gesagt gehabt, aber ich wollte es nochmal erwähnen, auch wenn natürlich hier durch den Hauptspeicher das Ganze wieder relativiert wird. Ja. Interessant ist auch, und das finde ich eigentlich nicht korrekt, da bin ich ein bisschen enttäuscht von Google, dass hier Google nicht den Arbeitsspeicher auf den offiziellen technischen Daten auf der Seite hat, dass es eben nur 2 GB sind. Das steht hier nicht drauf. Ja, unglaublich finde ich das. Und die wissen, warum sie das offenbar nicht draufschreiben. Aber das ist nicht Google-like. Das ist nicht Google-like, finde ich. Ja. Android 5.0, Lollipop drauf, natürlich, klar. Gorilla Glass 3 und eine Kamera hinten, 8 Megapixel und so weiter. Also ich bin ein bisschen enttäuscht hier bei der Wiedergabe der technischen Daten hier im Play Store. Das finde ich überhaupt nicht korrekt. Da muss ich sagen, reiht sich Google jetzt in die Reihe der nicht ganz so seriösen Anbieter ein. Ja, natürlich, was ist es nicht jetzt hier das ausschlaggebende Kriterium, aber so, es ist schon ein Ding, weil mit einem 64-Bit-Prozessor würde man mehr als 2 GB RAM erwarten. Weil Zumindest mal in der Richtung bringt das 64 Spiel dann überhaupt gar nichts. Ja. Schon schwach. Gut. Nexus 9 hat auch immer noch relativ wenig Interesse hervorgerufen. Als Ersatz fürs 7 Zoll kommt eher eigentlich das 6 Zoll Tablet, also das Tablet sage ich, das 6 Zoll Nexus 6 eben in Frage. Und das 9 Zoll, das ist eigentlich ein ganz neues Gerät, auch wegen der Bildschirmseitenverhältnis eben. Und deswegen denke ich, ja, auch da wird es erst noch zeigen, aber es ist mal nicht ausverkauft innerhalb von wenigen Minuten, wie das bei den Vorbestellungen des Nexus 6 immerhin war, in den USA, sondern hier das Nexus 9 ist eben ganz normal, ja, verfügbar. Google betont auch die neuen Sicherheitsfeatures von Lollipop. Finde ich auch richtig schön, auch wenn die US-Regierung da offenbar überhaupt nicht mit einverstanden ist, dass eben jetzt zum Beispiel standardmäßig verschlüsselt wird beim Einrichten des Gerätes. Nein, es wird auch darauf hingewiesen, dass es eben dieses sichere Linux drauf hat, das Android 5.0 SE Linux Enforcing Mode. Ja, das eben hier Sicherheitsvorgaben erzwingt quasi bei den Applikationen, ja, und den Geräten. Das ist gar nicht schlecht. Und noch einige andere Sachen wurden hervorgehoben, was ich allerdings nicht ganz so gut finde. Das mit diesem Smart Lock beispielsweise, das hat mit Sicherheit überhaupt nichts zu tun. Sein Gerät, sein Telefon mit Bluetooth gepaarten Devices, Geräten eben freizuschalten, davon halte ich überhaupt nichts. Da kann jeder so ein Gerät nehmen, die Nähe kommen von einem Handy oder Tablet und schon ist das entsperrt. Das ist vollkommener Blödsinn. Klar, man kann natürlich argumentieren, besser, als dass die Leute das einschalten, als dass sie gar keine Sicherheitsvorkehrungen einschalten, weil sie zu bequem sind. Aber auf der anderen Seite wird es auch dazu führen, dass viele Leute dann dieses nutzen und denken, es sei irgendwie sicher. Ist es aber nicht. Ja. Und das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber okay, immerhin wird die Sicherheit diskutiert und das ist schon mal gut. Und Google hat gezeigt, dass es mit Android L auch relativ sicher machen kann. So sicher, dass die Regierung in den USA was dagegen hat und eigentlich von Google verlangt, dass sie das nicht tun. Aber mal sehen, ja. Ob das Nebelkerzen sind oder nicht, wird sich dann zeigen, aber wenn das FBI und andere Stellen das kritisieren, dann kann es schon mal nur gut sein. Der Marktanteil in den USA steigt wieder. Ich habe ja gesagt, letzte Woche, da ist der weltweite Marktanteil doch etwas gesunken zum ersten Mal, aber in den USA weiterhin ungebrochen, hat sogar jetzt zugelegt und zwar mit 4,5% der Marktanteil. Ja, das bedeutet 61,8% des Marktes gehört Android und iOS kommt auf einen Verlust von 3,3% auf 32,6%. Das ist allerdings sehr, sehr interessant. Warum das passiert? Da müsste doch eigentlich, wie in Europa auch, wegen dem kürzlichen Start vom iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Da ist nämlich das iOS etwas gestiegen, ja. Trotzdem ist in Europa Android mit 73,9% natürlich ganz, ganz weit vorne. Ja, übrigens, Windows Phone hat 9,2% insgesamt und belegt damit den dritten Platz. Während in den USA sogar ein Rückgang verzeichnet wurde von 4,6 auf 4,3% nur. Also wird schon sicherlich sich abzeichnen, ja, dass Windows Phone in nächster Zeit wohl keine ernsthafte Gefahr für die beiden Konkurrenten darstellen. So, wobei, man muss sagen, in Europa ist ja 15,4% von Apple gar nicht mehr so weit weg von den 9,2% von Windows. Ja, gar nicht mehr so weit. Also zweiter ist da durchaus drin. Aber die 73,9% von Android, naja, ist ja schon fast zu schlimm. Ja. Kein Wunder, dass die EU hier kalte Füße langsam kriegt. Bei solchen Marktanteilen. Im Januar wird's für die ARA-Entwickler interessant, dieses System, dieses Modulare, tut ja immer wieder für Schlagzeilen sorgen, und die Entwickler, die werden jetzt mit zwei Entwicklerkonferenzen belohnt, ja, um eben dort Neuigkeiten über die Hardware und die Softwarepläne von Google bekannt zu geben. Das Ganze findet im Hauptquartier im Mountain View statt von Google, und das ist eine lange Anreise, ja. Aber es gibt auch einige kleinere Veranstaltungen an dem gleichen Tag in New York City, Buenos Aires und London. Ja. Und dann die zweite Project ARA-Konferenz, die dann eine Woche später, am 21. Januar, stattfindet, die wird dann in Singapur stattfinden, also im sehr, sehr interessanten Herzen Asiens, ja, und dort dann natürlich mit Ausleger, wie hier bei dem ersten Event in Bangalore, Tokio, Taipei und Shanghai. Interessant, dass die Hauptveranstaltung nicht in Tokio ist. Wow, naja. Und dort können eben sich die Entwickler genau informieren, was Sache ist. Und das dürfte viele Entwickler auch sehr freuen. Es ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges. Denn hier dieses Projekt ARA hat immer noch sehr viele Fragezeichen, die beantwortet werden müssen. Ja. Gerade weil es eben so modular ist. Was passiert mit meiner App, wenn jetzt jemand ein bedeutendes Bauteil austauscht gegen anderes? Ja. Da haben bestimmt einige App-Entwickler ziemliche Schwierigkeiten. Deswegen müssen da Lösungen ja von Google für dieses Projekt ARA auch gezeigt werden, APIs beispielsweise, die solche Probleme umgehen können. Ja. Denn wenn ich sehe, was hier mittlerweile auf dem Markt oft ist, Apps, die nur auf ein paar Geräte laufen, weil die anderen eben andere Hardware haben, dann finde ich das schon ziemlich traurig, und es ist utopisch zu denken, dass die Entwickler sich hier so umstellen, dass sie endlich mal sich an Programmrichtlinien halten. Nein, das werden sie nicht tun. Deswegen muss hier auch Google zeigen, was sie können, um eben die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, dass die Programme auch funktionieren, wenn bedeutende Hardware-Bauteile einfach ausgetauscht werden. Das vielleicht sogar noch Hot-Swap-mäßig, das heißt im laufenden Betrieb. Das alles soll ja gehen. Also viel Arbeit und viel, viel Stoff für die Entwickler zum Verarbeiten. Ja, nicht nur bei Google treten Leute zurück, verlassen das Unternehmen oder sonst irgendwie gibt es Personalien, die sich da ändern, sondern bei Sony nun auch. Der schwache Abschluss von Sony Mobile hat offenbar erste Konsequenzen. Kunimasi Suzuki tritt nämlich zurück am 16. November also vom Chefposten des Sony Mobile Division teils, und auch hier zeigt sich dann natürlich, der Druck ist immens auf diese Leute. Sony musste ja vor kurzem 2,1 Milliarden Dollar Verlust melden für das letzte Finanzjahr. Und das war hauptsächlich eben die Mobile Division, die das verursacht hat, so wie das aussieht, Smartphones und Tablets, ja. Obwohl die sich eigentlich recht gut noch schlagen, lag das halt eben hinter den Erwartungen wohl zurück. Man hat eben sehr viel Geld in die Entwicklung dieser Tablet-Reihe und Phone-Reihe Z gesteckt, und offenbar waren die Einnahmen nicht hoch genug, um das alles hier zu kompensieren. Ich bin zwar nach wie vor immer noch der Meinung, dass diese 2,1 Milliarden nicht alleine durch die Mobile-Division von Sony verursacht werden kann, aber hier scheint wohl Sony den Hauptgrund zu sehen und deswegen verlässt auch er seinen Posten. Ob er bei Sony bleibt, das kann ich leider nicht genau sagen. Ja, bei japanischen Firmen ist es eigentlich schon ungewöhnlich, dass er dann komplett vom Unternehmen weg wäre, sondern dann werden die Leute meistens versetzt in weniger wichtige Positionen, verdienen aber dort relativ gut Geld. Die japanischen Unternehmen lassen die Top-Manager normalerweise nicht einfach so hocken, ja, oder Top-Leute, sondern die bleiben da schon immer im Unternehmen irgendwie noch mit drin, mehr oder minder sprachlos dann. Ja. Wer der Nachfolger ist, das kann ich das überhaupt erst sehen. Moment, ich muss mal gucken. Ich glaube, ja, der Senior Vice President Hiroki Totoki. Ach Gott, das wird wieder ein Internet-Meme. Ja. Nein. Der wird Sony Mobile Division übernehmen. Am 16. November, wie gesagt. Genau. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wer dieser Herr Totoki ist. Er scheint wohl hier jemand zu sein, der auf Profit besonders Wert legt und ist auch wohl deswegen der Chef geworden. Das hört sich nicht gut an, natürlich, klar, weil dann steht natürlich die Kohle absolut im Vordergrund, der Gewinn. Und wir könnten mal dann überlegen, was das für Auswirkungen hat auf die Geräte. Aber bis dahin wird noch viel Wasser den Rhein herunterlaufen, denn die fürs nächste Jahr sind die Geräte ja eigentlich schon geplant. Gut, dann die Gmail 5, ja, Gmail 5 und die Inbox, ja, die ist revolutionär, definitiv. Aber nur, wenn man Gmail wirklich nutzt. Ich habe bei smartphonefan.de das Blog vom Markus, ja, habe ich dort einen Artikel gelesen, den er geschrieben hat über das neue Inbox-Mail-Programm von Google. Er kann den Hype nicht verstehen und muss natürlich sagen, der Hype ist tatsächlich nicht zu verstehen, allerdings aus anderem Grund, meiner Meinung nach. Denn im Prinzip ist Inbox nur die konsequente Weiterführung von dem, was Gmail schon die ganze Zeit war, nämlich ein System, das selbstständig Mails filtert, sortiert, einordnet und den Benutzer entlastet in seiner Inbox durch Priorisierung von Nachrichten. Dazu zählt übrigens auch dieses Threading, ja, also das heißt diese Konversation zusammenpacken, das ist ein wichtiger Teil und das wird bei Inbox sogar noch gefördert. Das ist aber genau das, was der Markus kritisiert. Er möchte lieber ebenso, wenn ich das richtig verstanden habe, eben eine klare Struktur, so wie früher eben mit den Mails per Eingang sehen und nicht irgendwie in Konversationen reingepackt. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Sache und das schreibt er dann auch selbst. 10 Mail-Accounts und eben diese ganzen Funktionen von Gmail werden eben nicht genutzt. Er benutzt zum Beispiel das Mail-Programm Aquamail. Ja. Und dann ist es natürlich klar, dass Inbox keinesfalls Aquamail ablösen wird. Inbox ist für die Leute, die absolut Gmail-only setzen, ja, und das auch noch bis zum Exzess und die werden absolut toll betreut werden. Beispielsweise Leo Laporte von TwitTV. Er ist zum Beispiel total begeistert von dem Inbox. Ja. Zum ersten Mal seit Jahren hat er null neue Nachrichten in seiner Inbox, weil im Prinzip durch diese Sortierung, Priorisierung, Verarbeitung eben die Inbox wirklich sehr stark entlastet wird. Vieles wird eben an Arbeit abgenommen, aber das geht eben nur, wenn man sich voll und ganz auf das System Gmail verlassen hat und jetzt dann mit Inbox das Ganze noch perfektioniert wird. Ja. Also von daher, für die Leute, die Gmail wirklich exzessiv nutzen, für die ist Inbox eine Offenbarung. E-Mail wird nie mehr das Gleiche sein nach Inbox. Im Prinzip könnte man sagen, Inbox ist die Weiterentwicklung von der herkömmlichen E-Mail. Ja, und das könnte zu ganz neuen Anwendungsmöglichkeiten führen. Mit Gmail wurde das ja angegangen, zum Beispiel eben dieses Threading, dieses personenbezogene und threadbezogene Zusammenpacken von den Nachrichten, dass eine Konversation eben sichtbar war. Das hat sogar das Chatten im Prinzip per Mail ermöglicht und das war ja dann im Prinzip auch positiv. Und Inbox macht es noch sehr, sehr intensiver, das Ganze. Und damit ist natürlich für verschiedene andere Sachen Tor und Tür geöffnet, was mit E-Mail möglich ist. Denn die E-Mail, die wird sich schon irgendwo ein bisschen wandeln. Das sequenzielle Abarbeiten der Mails ist eben nicht mehr effektiv genug, wenn man tausende von Mails am Tag beispielsweise bekommt. Aber auch die Leute, die nur relativ wenige Mails bekommen, ja, haben eben manchmal Probleme damit, wenn die besonders faul sind, ja, für ihn Inbox abzuarbeiten. Und dann wird man ruckzuck zu so einem Datenmessi, ja, wo hunderte von Nachrichten gemischt mit denen, die man gelesen hat und nicht gelesen hat und auch wahrscheinlich nie wieder lesen wird, weil man sie schon gar nicht mehr sieht. Ja, diese Nachrichten in der Inbox rumhängen und da vor sich hin vegetieren, das gibt's häufiger als man denkt und da ist eben E-Mail an eine Grenze gestoßen, vor allem eben jetzt im mobilen Zeitalter mit den vielen Kurz-E-Mails, die es da gibt im Chat-Stil, das kann schon ganz schön den ganzen Verlauf hier verstopfen. Gut, Secret of Mana ist jetzt im Play Store erhältlich, ja, für die Square Enix-Fans, die dieses Spiel schon sehnlichst erwarten, ist jetzt verfügbar. 7 € kostet der Spaß und man bekommt eben da dieses klassische Secret of Mana. Das macht Laune. Die Rollenspielfans, die das Spiel kennen, werden sicherlich begeistert sein dafür. Klar, hat natürlich den Retro-Look. Ich glaube, da wären auch viele enttäuscht gewesen, wenn's so nicht wäre. Aber bisher war ja eigentlich das, was sie gebracht haben, recht solide, Square Enix. Und das dürfte auch für dieses Spiel wieder zählen. Nur die Preise sind wie immer recht hoch. 7 € für dieses doch schon betagte Spiel. Ja, Fans wird es natürlich nicht abschrecken. 66 Megabyte Platz braucht man drauf und das zeigt, dass es auch, sagen wir mal, nicht so viel Ressourcen verschwendend. 4,5 die Bewertung im Play Store, meiner Meinung nach angemessen. Und wie gesagt, Fans wird es eh wenig interessieren. Tja, die guten alten Bobbys, ja, wie es immer so schön romantisch heißt, sprich die Polizisten in England, besser gesagt bei der West Yorkshire Police, ja, die werden jetzt mit Samsung Galaxy Note 3 ausgestattet. Ja, und zwar alle. Ja, die ganzen Angestellten dort, um eben hier das alte Notizbuch komplett zu ersetzen. Ist das denn zu fassen? Ja. Also ich denke mal, das ist hier ein Test von der Polizei hier in diesem Bezirk. Das ist doch schon, gerade für Englischverhältnisse, das klassische Notizbüchlein ersetzen durch ein Galaxy Note 3. Das ist schon interessant. Bringt aber meiner Meinung nach auch die Frage nach dem Datenschutz mal wieder auf den Plan, ja. Also so, wenn jemand in sein gedrucktes oder in sein Papiernotizbuch etwas reinschreibt, ja, okay, gut. Aber sind die Samsung-Geräte tatsächlich geeignet, um den Polizeidienst, die Sicherheitsstufe für den Polizeidienst zu gewährleisten? Ich weiß ja nicht. Ja. Gut, aber die Polizei dort hat offenbar weniger Probleme damit und geht jetzt diesen, meiner Meinung nach, Versuch an. Das wird hier nicht von einem Versuch gesagt, ja, sondern das wird einfach gemacht. Aber ja, ich denke mal, da werden auch die Polizisten noch ein Wörtchen mitzureden haben und die müssen ja schließlich auch damit zurechtkommen. Ja, wenn die sich für jede Notiz jetzt hier länger brauchen, ja, und das nicht so effektiv ist, dann wird ganz schnell wieder auf Papierbücher umgestellt. Das kann ich euch sagen. Und das ist wirklich, das ist wirklich so eine Geschichte mit den Sachen. Also ich muss immer noch sagen, trotz aller Technik, trotz aller Begeisterung für die Technik, ja, muss ich sagen, dass es effektiver ist, wenn man sich was kurz notieren will, einfach einen Stift zu nehmen, Papier zu nehmen, was draufzuschreiben, fertig. Im Nachhinein ist es natürlich dann nicht mehr effektiv, weil im schlimmsten Fall, und so macht es dann auch die Polizei, müssen die dann entsprechend die Dinger abtippen in den Computer, was eben die aufgeschrieben haben. Aber in dem Moment, wo man sich was notiert, ja, ist es wesentlich schneller, wesentlich effektiver, verbraucht wesentlich weniger Zeit. In der Zeit, wo man das Handy herausgeholt hat, entsperrt hat, den Stylus rausgezogen hat, das Programm gestartet hat, also die App, und dann angefangen hat zu schreiben, ist man schon mit dem Notizbuch, Papiernotizbuch schon längst fertig. Das ist meine Erfahrung, ja, gerade beim Geocachen zum Beispiel. Dieses Paperless Geocachen ist eine wunderbare Sache. In der Theorie, in der Praxis ist es so, dass ich immer bei besonders schwierigen Caches mir das immer ausdruck, weil es wesentlich effektiver ist. Ich muss weniger Zeit verbraten für am Handy rumzutüfteln. Ja, und Notiz, und schreib mir das alles einfach so auf ein Blatt Papier, mach mir Notizen und streich mal wieder was durch und dann kann ich das noch lesen, wenn das, was durchgestrichen hat, doch noch gestimmt hat. Ja, so ist es. Und das finde ich schon sehr, sehr fragwürdig. Inwiefern das für einen Einsatz auf der Straße, für einen Polizist dann geeignet ist. Aber wie gesagt, die müssen ja noch das selbst wissen, also selbst sehen und dann werden die das sicherlich auch dann noch ein Resümee ziehen. Ja, Zufriedenheit ist ja bei allem immer wichtig. Ja, wenn einer mit seinem Papier-Notizbuch eben zufriedener ist, dann wird er eben auch Schwierigkeiten haben, sich anzufreunden mit einem Tablet oder mit irgendwie das auf dem Handy zu machen oder ähnliches. Ja. Und interessant ist, dass es eine Tablet-Zufriedenheitsstudie gibt, ja, in dem Amazon das iPad überholt. Unfassbar. Nach dieser Studie, das von dem von JD Power and Associates gezaubert wurde, die sind eigentlich recht renommiert, hat sich nämlich herauskristallisiert, dass die Amazon-Tablets knapp vor dem Apple iPad liegen, was die Zufriedenheit der Leute mit dem Produkt eben ergibt. Die Amazon-Tablets haben 827 Punkte von 1000 erreicht. Apple mit dem iPad 824 und Samsung 821. Sind zwar alle ziemlich dicht dran und alle liegen die über diesem Durchschnittswert von 820 Punkten, aber es ist schon erstaunlich und ehrlich gesagt, das ist das, was ich auch schon öfters hier angemerkt habe. Im Prinzip fast alle, die jetzt zum Beispiel hier den Podcast hören, den Ancast hören, sind ja irgendwo doch ein bisschen Technik versiert, interessiert, angehaucht. Aber für die normalen Konsumenten, ja, ist es eben was anderes, wenn die ein Tablet benutzen. Die wollen Inhalte konsumieren und da bietet eben Amazon als Content Tablet einiges mehr. Ja. So viel mehr, dass selbst die die Marktmacht oder die quasi Marktmacht, die diese Erwartung, diese positive Sache, oh, jeder hat ein iPad, ja, Wahnsinn, da muss es ja was Gutes sein. Das ist sehr, sehr machtvoll, diese so eine Annahme, ja, dass selbst das nicht ausreicht, wenn man eben sein, wenn man Amazon-Kunde ist, man nimmt sein Tablet raus und dann guckt man seine Videos, die man gekauft hat, seine Filme, ja, seine Prime-Videos, da hört man seine Musik, die man dutzendweise drauf hat auf seinem Gerät, beziehungsweise eben nicht auf seinem Gerät, sondern eben bei Amazon gekauft hat, die dann wie durch Geisterhand auf einmal erscheinen auf dem Gerät, obwohl man noch gar nichts gemacht hat. Das Gerät wird voreingestellt, ausgeliefert, da ist der Account schon eingegeben, man schaltet das Gerät an und es funktioniert. Ja, dann kann man bestellen, einfach so, klick, klick, klick, fertig, ja, wunderbar. Und was für viele technikversierte Nutzer einfach ein Graus ist, weil das eben auch einschränkt, ist eben für die normalen Konsumenten ein Segen. Die wollen sich nicht mit rumärgern, die wollen das, die wollen benutzen, die wollen konsumieren, die wollen das eben, dass es geht. Ja, und da hat eben Amazon hier absolut den Punkt getroffen. Ja, absolut. Und deswegen haben so Firmen wie Google noch viel zu tun, ja, um da die normalen 0815, also nicht abwertend sein, 0815 Konsumenten eben zu erreichen, ja, um zu zeigen, hier schaltet das Gerät an und dann benutzt es. Ja, dann sagen die, okay, wo ist meine Amazon-Bibliothek? Oh, wie? Das ist nur Google Play? Was soll denn das? Hab ich nicht, will ich nicht, kenne ich nicht. Ja, so ist es. So geht es natürlich auch Leuten bei einem iPad. Nur dass eben hier hauptsächlich iTunes, ja, hier Apple punkten kann, ja, während Amazon Musik, Videos und mehr hat, vor allem eben auch die Sachen, die von den normalen Produkten, ja. Und da muss man ja schon sagen, dass die da ein bisschen mehr bieten. Ja, man darf auch nicht die E-Books vergessen. Ja. Das ist klar. Apple hat auch seine E-Book-Library, aber die tümpelt so vor sich hin, während Amazon, die Kindle-Library, da der Standard ist, das Maß, das was bei iTunes die Musik ist, ist bei Amazon die E-Book-Library. Ja, und. Also ich glaube der Studie, weil sie logisch ist. Ja. Und ich glaube auch, dass es so knapp beieinander liegt. Ist ja nicht so, dass die jetzt uneinholbar vorne liegen. Ja. Es ist schon knapp. Aber ich finde, es ist trotzdem bemerkenswert, weil man immer denkt, Apple und auch Samsung, wenn man jetzt mal die normalen Android-Tablets nimmt, wären so viel besser als die Fire OS-Geräte von Amazon, weil die ja noch nicht mal noch nicht mal den Play Store drauf haben, sondern nur den Amazon App Store. Das zeigt aber, dass es den Kunden von Amazon im Prinzip egal ist. Ja, die nehmen den Amazon App Store und was nicht da drin ist, wird nicht genommen. Fertig. Die Play Store, Google, das sind doch die, wo ich gehört habe, wo einem abhören, gelle? Tja, so funktioniert das leider. Ja, noch eine kleine Warnung, wenn ihr in die USA fährt. Ja, Markus, pass auf, ne? Wenn ihr als mal in die USA fährt, dann benutzt nicht den Fingerabdruckscanner. Der ist nämlich rechtlich gesehen in den USA nicht geschützt. Das bedeutet, dass euch jederzeit ein Ordnungshüter dazu zwingen kann, euer Handy zu entsperren mit eurem Fingerabdruck. Passwörter hingegen sind, wie schon öfters von Gerichten entschieden, absolut geschützt. Das heißt, ihr müsst nicht das Passwort herausgeben. Aber ihr müsst euer Gerät entsperren, wenn dies nur durch einen Fingerabdruck gesichert ist. Das hat nun auch ein Gericht entschieden in den USA. Das, was zuerst als total verrückt und unlogisch klingt, ist bei genauerem Überlegen durchaus logisch. Denn der Fingerabdruck ist nicht etwa ein ganz persönliches Ding, wie zum Beispiel das Passwort. Denn Fingerabdrücke werden seit eh und je bei der erkennungsdienstlichen Behandlung, das ist auch in Deutschland so, abgenommen, ja, und das ist auch eine Pflicht, die kann man nicht verweigern. Ja, und genauso wird eben das jetzt vom Gericht eben für den Fingerabdruckscanner eingeordnet. Der Fingerabdruck ist nichts jetzt absolut rein Persönliches, ja, was eben einen besonderen Schutz bedarf, im Gegensatz zu dem Passwort, das ja ein persönliches Passwort ist und da darf man auch nicht gezwungen werden, das herauszurücken. Ja. Und von daher ist diese Entscheidung eigentlich logisch. Ja. Ich habe ja immer dafür gewarnt, vor solchen Sachen wie Fingerabdruckscanner oder wie jetzt zum Beispiel auch, wo ich vorhin gesagt habe, das Entsperren der Geräte mit den Bluetooth-Zubehör, Sachen, die man hat, wenn die in der Nähe sind, das ist keine Sicherheit, das ist auch vor Gericht nicht gültig, ja, und dann kann auch hier ein Polizist kommen, der in eure Daten schnüffeln will, ja, und kann verlangen, hier Gerät freischalten. Wer das nicht tut, kann sogar mit Gewalt dazu gezwungen werden oder eben mit Verhaftung in Beugehaft. Das sind probate Mittel. Ja, wenn, wie jetzt passiert, ein Gericht entscheidet, dass dies okay ist. Und das war eben nicht nur ein Einzelfall, sondern es wurde generell festgestellt, ja, dass, um das mal hier zu zitieren aus dem Heise-Artikel, ja, dass es eben nur gilt für Kenntnisse oder Wissen, nicht aber für physische Objekte wie Handschriftproben, DNA-Profile, materielle Schlüssel und eben auch Fingerabdrücke. So. Auch, und das, Vorsicht, auch das bedeutet, wenn ihr einen Hardware-Key mit euch führt, dann müsst ihr den rausrücken, um das Gerät zu entsperren. Auch hier Vorsicht. Ein Passwort muss immer noch zusätzlich gemacht werden, also eingegeben werden, wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr euch vor solchen Zugriffen wehren könnt. Gut, die Community war, wie gesagt, die Woche nicht ganz so aktiv. Aber angesichts von Halloween kann ich das ja verstehen, ne? Und der Robert hat aber immerhin noch geschrieben, genau deswegen Halloween, ja, das Humble Mobile Bundle, ja, oder wie man das aussprechen will, also das Grusel Mobile Bundle, gibt es für Android noch 2 Tage knapp. Könnt ihr das bestellen, wie immer so viel wie ihr wollt, dafür bezahlen, dann bekommt ihr das Spiel Rebuild, Obscura und Containment the Zombie Puzzler. Ja. Alles schön gruselig gespielt. Der Zombie Puzzler ist wirklich sehr, sehr interessant. Das ist sowas wie ja, diese Schiebespielchen, wo ihr immer dann so 3 oder 4 in eine Reihe bringen müsst, dann lösen die sich auf, ja, und dann kommt da was nach und genau das ist es eben bloß, dass die Steine eben keine Diamanten oder so sind, sondern Zombies. Wenn ihr übrigens mehr als der Durchschnitt zahlt, momentan bei 3,11 € gibt es noch Five Nights at Freddy's zurück. Ganz skurriles Spiel. Ja, das kann ich noch nicht mal beschreiben. Dead Effect, das ist, also in der Premium-Version, das ist ein ziemlich aufwendiges Teil meiner Meinung nach. Ja. First-Person-Shooter. Steuerungsmäßig wird es dann zwar wieder kritisch, aber grafikmäßig sieht das richtig schön aus und ja, Zombie, Blut, Schlacht, fest, ja, ohne Ende, nichts für schwache Nerven. 437 Megabyte groß, so könnt ihr schon erahnen, was da auf euch zukommt an Grafik. Und The Walking Dead Assault, ja, von diesem Walking Dead Comic und der TV-Show offiziell hier lizenziert, das nicht immer was Gutes heißt, aber wer Fan davon ist von Walking Dead, der kann sich auch da mal freuen drauf und sich das mal angucken. Ja, also www.humblebundle.com/mobile, da findet ihr das Ganze. Übrigens, es gibt noch ein paar kostenlose Games sogar, also komplett kostenlos, ohne dass ihr hier was jetzt bestellt, ja, könnt ihr einfach mit eurer E-Mail bestellen, und zwar The Spookening, Organ Trail und dieses Run 4K Training, ja, Run 5K Training, so, ja, also das alles kriegt ihr tatsächlich sogar kostenlos, einfach beim Newsletter anmelden, dann kriegt ihr die Spiele schon mal so. Wahnsinn, oder? Also Humble Bundle trumpft immer mehr auf. Irre, was es da mittlerweile an Sachen gibt. Deswegen immer wieder eine Erwähnung wert. Zahlt so viel ihr wollt oder Durchschnitt, ihr entscheidet. So, dann schnell zur App der Woche. Auch das gab es bei Humble Bundle mal kostenlos sogar. Leider ist der Termin um. Ihr bekommt's aber für lachhafte 1,99 Euro und das Spiel ist es meiner Meinung nach wert. Klar, schon wäre es auch nicht App der Woche. Ja. 5 von 5 bei Games Akku, 5.5 bei Android Tab, 5 von 5 von GameSibo, 10 von 10 bei Android Rundown und 9 von 10 bei Appolicious. Ja. Was ist es? Ihr seid Anwalt. Ein richtig gemeiner Anwalt, der keine Skrupel hat, auch Schwerverbrecher noch in die Freiheit zu entlassen und den Staatsanwalt mal so richtig fertig zu machen. Ja, nur damit er eben freikommt. Egal, Zeugen unglaubwürdig machen, Beweise als nichtig erklären und alles, was eben an schmutzigen Tricks möglich ist, um die Übeltäter wieder auf freien Fuß zu bringen. Ja, alles da. 58 Fälle sind da zu lösen. Ja, drei verschiedene sagen wir mal Umgebungen habt ihr, wo ihr dann eure Wohnung auch aufrüsten könnt, was euch wieder zum Beispiel mehr Power bringt oder euch eben etwas arroganter macht, ja, und da habt ihr dann wieder gute Punkte im Gerichtssaal und für neue Sachen freizuschalten, ja, könnt dann neue Wohnungseinrichtungen kaufen, neue Kleider und das alles führt eben dazu, dass ihr dann ein besserer Anwalt wird, ja, besser Anwalt werdet. Und es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsstufen, die ihr einstellen könnt. Das ist schön, so kommt nicht gleich schon Frust auf. Ja. Die App hat eigentlich eine überraschend gute Grafik. Lustig eigentlich. Ich würde mal sagen, in diesem Leisure Suit Larry-Stil so ein bisschen. Ja. Wobei hier natürlich die Grafik eigentlich nicht im Vordergrund stehen soll, sondern eben diese Fälle an sich. Da muss man teilweise doch recht strategisch vorgehen, um zum Beispiel erst Beweise verschwinden zu lassen. Ja, dann ist der Experte zum Beispiel auch gleich weg. Ja. Dann kommt der Staatsanwalt dran und. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ihr habt Spezialwaffen, wie zum Beispiel so einen Ego-Boost, den ihr einmal verwenden könnt, oder Epic Speech, ja, und schon kriegt ihr mehr Punkte wieder für euren Fall zur Verfügung. Lauter solche Sachen. Die Sprachausgabe ist doch recht interessant. Die Staatsanwälte, ja, die wiederholen sich natürlich öfters mal. Wie es mit der Langzeitmotivation aussieht, ist schwierig zu sagen. Ich habe das jetzt etwa 2 Wochen, ja, oder 3 Wochen, ja, weiß nicht so genau. Also bisher macht's mir noch riesen Spaß. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man dann weitermacht, dass dann irgendwann auch hier kein Spaß mehr groß aufkommt. Wenn man es durch hat, diese Fälle, wird's das dann auch wohl gewesen sein. Aber bis dahin hat man auf jeden Fall interessante Möglichkeiten und man muss sich immer wieder neue Kniffe ausdenken, um die Bösewichte eben dazu zu bekommen, oder eben frei zu bekommen. Und tja, irgendwie der Richter, der hat schon gar nichts mehr zu melden, ja, ihr bestimmt mit euren fiesen Tricks, was passiert. Unglaublich, oder? Yep, unglaublich auch, dass der Uncast jetzt wieder zu Ende ist für heute, genau. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur ja damit Google Plus Uncast, die Uncast Community auswählen. Dort geht's rund, hoffentlich. Und ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, wenn ihr das lieber so machen wollt. rio@thenetcast.com, ryno@thenetcast.com. Den GBG-Key findet ihr auf der Seite, genau wie mit den Shownotes und den Links zu den ganzen Themen auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja. thenetcasts.com, so landet ihr irgendwo anders. Und das wäre unschön. ja, und damit sage ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!